بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben jetzt in den letzten Predigten erfahren, dass drei Hornstöße kommen werden. Der erste Hornstoß ist der Hornstoß des Schreckens. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dem Engel Israfil den Befehl gibt, hineinzustoßen in dieses Horn und die Menschen in ihrem Alltag sind, werden sie aufschrecken und in Panik geraten. Und dann wird der Erhabene Allah Israfil den Befehl geben, ein weiteres Mal in den Horn zu stoßen. Und nach einer Meinung der Gelehrten sind die ersten beiden Hornstöße derselbe. Und bei diesem Hornstoß werden dann alle sterben. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte dies im Koran, dass nach diesem Hornstoß alle, die auf Erde und auf Himmel sind, sterben werden, bis auf diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala von dieser Sache ausgenommen hat. Aber letztendlich werden alle sterben. Alle in diesem Universum. Und niemand wird übrig bleiben, außer der Erhabene Allah. So wie wir es bereits letzte Woche gesehen haben. Niemand wird mehr existieren. Und dann wird der Erhabene Allah, nachdem er Israfil wieder lebendig gemacht hat, ihm den letzten Befehl geben, dass er das letzte Mal in den Horn stoßen soll. Warum? Damit alle dann aus ihren Gräbern herauskommen. Und somit dann der Beginn der Abrechnung anfängt, wo jeder vor dem Erhabenen Allah stehen wird und Rechenschaft ablegen muss für das, was er getan hat. Und wir haben gesagt, die Sahaba fragten Abu Huraira radiallahu anhu nach der Zeit zwischen diesen Stößen. Wenn der erste oder der zweite Stoß kommt und alle dann sterben, wie lange dauert das, bis der Erhabene Allah wieder den Befehl dazu gibt, dass in das Horn gestoßen wird und alle aus ihren Gräbern herauskommen? Und Abu Huraira radiallahu anhu, er sagte, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, 40. Und die Zuhörer, sie fragten ihn, 40 Tage? Und er sagte, ich weigerte mich. Und sie fragten, 40 Monate? Und er sagte, ich weigerte mich. Und sie fragten, 40 Jahre? Und er sagte wiederum, dass er sich geweigert hat, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam danach zu fragen, sodass das Wissen bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Nur er weiß, ob es 40 Tage, 40 Monate oder gar 40 Jahre sind. Aber was gewiss sein wird, dass dieser letzte Hornstoß kommen wird und dann alle aus ihren Gräbern herauskommen werden. An dem Augenblick, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es so will, dann wird er, wie ich bereits gesagt habe, Israfil wieder lebendig machen, weil jetzt existiert niemand mehr. Alle sind gestorben. Auch Israfil ist gestorben. Und er macht ihn wieder lebendig und gibt ihm den letzten Befehl, dass er in den Horn stoßen soll. Aber vorher lässt der Erhabene Allah einen Regen herabkommen. Und dieser Regen, so wie wir ihn kennen, wenn der Regen herabkommt und dann die Pflanzen dann wachsen, dieser ist ähnlich, aber diesmal wachsen nicht die Pflanzen heraus, sondern die Körper in der Erde. Sie werden herauskommen, als wären sie Pflanzen. Sie werden wieder wachsen. Mit diesem Regen, so wie es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, er verglich dies, indem er sagte, dann wird der Erhabene Allah Regen herablassen, sodass die Körper aus ihren Gräbern herauskeimen werden, genauso wie die Hülsenfrüchte keimen. Genau dasselbe. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der bei Muslim verzeichnet ist, alles von den Söhnen Adams wird in der Erde verwesen. Jeder von uns, wenn er in der Erde ist, wird er verwesen. Die Erde wird ihn fressen, die Würmer werden ihn fressen, sodass nichts mehr von ihm übrig bleiben wird. Nichts mehr. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, außer eine Sache an ihm, sie wird übrig bleiben. Er sagte, alles von den Söhnen Adams wird in der Erde verwesen, außer dem Steißbein. Und das Steißbein, das ist der letzte kleine Knochen an der Wirbelsäule. Ganz kleiner Knochen. Alles an dem Körper wird verwesen, außer dieser eine kleine Knochen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte weiter, durch dieses wurde der Mensch geschaffen und durch dieses wird er am jüngsten Tag wieder auferstehen. Aus diesem kleinen Knochen, der übrig geblieben ist von seinem Körper, wird er, wenn Allah subhanahu wa ta'ala diesen Regen herablässt, wieder wachsen. Und der Körper wird zusammenkommen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dann den Befehl dazu gegeben hat, wird jeder Körper, angefangen bei Adam alaihi wasallam, der erste Mensch, bis zum Letzten, der auf dieser Erde leben wird, wird wieder zusammengeformt zu seiner alten Form. So wie Allah subhanahu wa ta'ala vorher erschaffen hat. Und hier macht es keinen Unterschied, ob jemand im Meer gestorben ist oder verbrannt wurde oder begraben wurde oder von Tieren gefressen wurde. Sein kompletter Körper wird wieder zusammengefügt. Bevor Allah den Befehl Israfil gibt, hineinzustoßen in das Horn, formt er die Körper wieder zusammen und befiehlt, dass die Stücke wieder zusammenkommen aus diesem einen kleinen Knochen, werden dann der Rest zusammen gemacht. Und wenn dann die Körper fertig da liegen, noch ohne Seele, jetzt liegen die da wie Leichen, ganz normal, weil sie haben keine Funktion, weil da keine Seele drin ist. Aber die Körper sind jetzt wie vorher, sind wieder zusammengeformt. Gibt Allah dann endlich den Befehl an Israfil a.s. und er stößt dann das letzte Mal in den Horn und dann kommen die ganzen Seelen. Die Seelen der Gläubigen werden leuchten und die Seelen der Ungläubigen werden dunkel sein. Und jede Seele wird ihren Körper aufsuchen. Jede Seele. Und Allah beschrieb dies auch im Koran, als er sagte, dass sie sich wieder treffen, sozusagen verheiratet werden wieder, sie zusammengefügt werden, die Seele und der Körper, sie finden wieder zusammen. Nachdem Allah den Befehl dazu gab, dass Israfil ein letztes Mal ins Horn stoßen soll. Allah sagt im Koran, das heißt, wenn die Seelen, also die Seele und der Körper wieder vereint werden, also jede Seele wird ihren Körper wiederfinden und dort wieder hineingehen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb dies, indem er sagte, die Seele wird in den Körper hineingehen und sich dort verbreiten, so wie der Gift, wenn ein Tier, ein Menschen oder irgendein anderen Lebewesen gebissen hat, ein giftiges Tier, und dieses Gift dann anfängt, sich im Körper zu verteilen, zu verbreiten, so wird die Seele wieder in den Körper hineingehen und sich im gesamten Körper verbreiten. Und wenn dann die Seelen in ihren Körper sind, aber immer noch unter der Erde sind, gibt Allah den Befehl, dass die Erde anfangen soll zu beben. Und es wird ein heftiges Beben sein. Und Allah gibt auch der Erde den Befehl, dass sie sich spalten soll. Deshalb, damit die Menschen jetzt herauskommen sollen. Und das erste Grab, das gespaltet wird, und der erste, der aus seinem Grab herauskommen wird, wird der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sein. Und so werden alle aus ihren Gräbern herauskommen, in ihren Körper. Alle, angefangen bei Adam alaihi salam, beim Ersten bis zum Letzten, der auf dieser Erde noch leben wird, alle werden herauskommen. Und es wird sie wundern, warum diese Erde auf einmal so sehr bebt und sie herausbringt aus ihren Gräbern. Was ist los, was ist passiert? Sie verstehen es nicht. Aber sie werden bald verstehen, dass dieses jetzt der Tag ist, vor dem die doch so oft gewarnt wurden, der Tag der Abrechnung, wo sie vor dem Erhaben Allah stehen werden. Allah SWT sagt im Koran, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Und es wird ins Horn geblasen und er bricht zusammen wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, außer wem Allah will. Hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen, da stehen sie sogleich auf und schauen hin. Und Allah SWT beschrieb diesen Augenblick in einem anderen Vers, wo er sagte, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Es wird ins Horn geblasen werden. Und laufen sie sogleich schnell aus den Gräbern zu ihrem Herrn herbei. Sie sagen, oh wehe uns, wer hat uns von unserer Schlafstätte auferweckt? Sie werden sich wundern, dass sie jetzt rausgeschmissen werden aus ihren Gräbern. Das ist, was der Al-Abama versprochen hat. Und die Gesandten haben die Wahrheit gesagt. Jetzt erinnern sie sich wieder zurück, dass das, was Allah ihnen jedes Mal gesagt hat und was sie stets im Koran gelesen haben, doch die Wahrheit war. Und das, was die Gesandten gesagt haben, doch die Wahrheit war. Genau dieser Tag ist jetzt auf einmal real und sie erleben ihn auf einmal. Und sie werden wissen, dass dieser Tag ist. Es wird nun ein einziger Schrei nötig sein. Da werden sie sogleich alle bei uns vorgeführt. Jeder wird vor seinem Herrn vorgeführt. Jeder wird vor seinem Herrn stehen. Und er wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Und er wird ihn fragen, warum hast du das und das und das getan? Und er wird ihm die Sachen aufzählen. Und dann bereite deine Antwort vor, weil du wirst vor dem Erhaben Allah stehen. Und er wird dich zur Rechenschaft ziehen. Heute wird keiner Seele irgendein Unrecht zugefügt. Und auch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Was ihr zu tun pflegtet für diejenigen, die sagen, es reicht, was im Herzen ist. Jetzt wird Rechenschaft abgelegt bezüglich dem, was ihr zu tun pflegtet. Habt ihr Gutes getan, werdet ihr es sehen. Habt ihr Schlechtes getan, das werdet ihr dann genauso sehen. Und Allah erwähnt an anderen Stelle, واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. Und höre zu am Tag, da der Rufer von einem nahen Ort ausruft. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Am Tag, da sie den Schrei in Wahrheit hören werden. Das ist der Tag des Herauskommens. Sie werden den letzten Stoß hören. Und dann werden sie aus ihren Gräbern herauskommen. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Gewiss, wir sind es, die wir wieder lebendig machen und sterben lassen. Und zu uns ist der Ausgang am Tag, da die Erde sie freilassend sich ihnen aufspalten wird und sie eilig hervorkommen, das ist für uns ein leichtes Versammeln. Für Allah subhanahu wa ta'ala ist dies kein schweres, dass er jetzt alle herausholt aus ihren Gräbern. Für Allah subhanahu wa ta'ala wird dies ein leichtes sein. Wir wissen sehr wohl, was sie sagen, und du bist nicht als Gewalthaber über sie eingesetzt. Darum ermahne nur mit dem Koran jeden, wer meine Androhung fürchtet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, du hast keine Macht über sie. Deine Aufgabe ist es, sie zu ermahnen, dass dieser Tag kommen wird. Und er wird gewiss kommen. Das ist deine Aufgabe. Ob sie dann dir folgen werden oder nicht, das liegt nicht in deiner Macht. Und auch so die Gelehrten, ihre Aufgabe ist es, uns zu ermahnen und uns zu erinnern, dass dieser Tag kommen wird. Ob wir dann letztendlich diese Ermahnung auch hinhören und dieser Ermahnung folgen, das liegt für uns, das liegt bei uns allen. Jeder entscheidet das, was er am jüngsten Tag treffen will. Will er Gutes treffen und vorfinden am jüngsten Tag, kann er den rechten Weg einhalten, solange er noch am Leben ist. Will er aber am jüngsten Tag zu den Verlierern gehören, und wer will das dann schon? Dann kann er ruhig weitermachen mit den Sünden, und dann wird er am jüngsten Tag auferweckt, und dann wird er sich wundern, warum er jetzt vor dem erhabenen Allah steht und er ihn jetzt für jede Sache zur Rechenschaft ziehen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschrieb diesen Augenblick, wenn die Erde anfängt zu beben und die Menschen sich auf einmal wundern, dass die Erde sie herausspuckt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben und die Erde hervorbringt ihre Lasten. Die Erde bringt alles hervor, was sie in ihrem Bauch trägt. All die Leichen, all die Lebewesen, die Tiere, die Menschen, jeder wird herauskommen. Auch die Tiere werden herauskommen. Und auch bei den Tieren wird Allah subhanahu wa ta'ala sie zur Rechenschaft ziehen. Wenn ein Tier dem anderen etwas angetan hat. Aber bei den Tieren wird das so sein, dass wenn dann jeder sein Recht genommen hat, wird Allah subhanahu wa ta'ala den Befehl geben und sie werden zu Staub werden. Und die Ungläubigen und die Sünder, wenn sie das sehen, werden sie sagen, würde ich doch auch nur zu Staub werden. Aber nein, du wirst nicht zu Staub werden. Weil dein Ausgang wird entweder das Paradies oder das Höllenfeuer sein. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben und die Erde hervorbringt ihre Lasten, alle, die in ihr sind, werden jetzt herauskommen. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Und der Mensch wird sagen, was ist mit ihr? Wir waren in ihr drin, was ist jetzt los? Sie bebt und sie spaltet sich und schmeißt uns raus. Aber schaut, wer die Antwort darauf geben wird, dies wird die Erde selbst sein. Sie wird zu ihnen sagen, يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. An jedem Tag wird sie, die Erde, die Nachricht über sich erzählen, weil dein Herr es ihr eingegeben hat. Allah subhanahu wa ta'ala wird der Erde befehlen, dass sie ihnen antworten soll. Dass sie jetzt herausschmeißt aus ihrem Innern, weil das der Befehl Allahs ist. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala und zeigt jetzt den Weg eines jeden von uns. Es gibt nur noch den einen oder den anderen Weg. Kein Zwischen, kein Weg in der Mitte. Entweder du gehörst zu den Gewinnern oder du gehörst zu den Verlierern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann am Abschluss, يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. An jenem Tag werden die Menschen in Gruppen getrennt herauskommen, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. Jetzt wird dir gezeigt, all das, was du getan hast. Jedes Wort, jeder Blick, jede Tat. Glaub nicht, dass irgendwas vergessen wurde. Du wirst dich wundern, dass so Kleinigkeiten drin stehen werden. Sachen, die du schon längst vergessen hast, wirst du auf einmal wiederfinden. Und schau, wie kleinlich und detailliert die Sache sein wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, wer nun im Gewicht eines Stäubchen Gutes tut, wird es sehen. Und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen. Ist egal, was es ist. Auch wenn es so klein ist wie ein Staub, ein Staubkorn. hat es gut getan, wirst du es finden. War es schlecht, wirst du es genauso finden. Und denn wenn alle aus ihren Gräbern herauskommen, nachdem die Erde gebebt hat und sich gespalten hat, werden alle in eine Richtung schauen. Es wird keinen mehr interessieren, wer links von dir ist, wer rechts von dir ist. Du guckst nur noch in eine Richtung. Und alle laufen in dieselbe Richtung. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem Engel den Befehl geben wird, die Leute zu versammeln und zu einem bestimmten Ort zu bringen. Und das ist der Ort, der Versammlungsort, da wo die Abrechnung stattfinden wird. Und alle, wenn sie aus ihren Gräbern herauskommen, werden sie diesem Engel dann folgen, der sie rufen wird. Und er wird sie in einem Ort bringen, der von niemandem vorher betreten wurde. Eine kahle Fläche. Dort werden alle stehen und auf ihre Abrechnung warten, darauf warten, dass der erhabene Allah kommt und mit der Abrechnung dann beginnt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. An jenem Tag folgen sie dem Rufer, diesem Engel, sie werden ihm folgen, bei dem es nichts Krummes gibt. Die Stimmen senken sich in Demut vor dem Al-Abama. Und keiner wird reden. Weil jetzt wird jeder Bange haben, was wird mit mir? Weil jetzt folgt ein Leben, was ewig sein wird. Es geht hier nicht darum, irgendwie 2-3 Jahre abzusitzen und dann wieder herauszukommen. Jetzt kommt die Ewigkeit. Und jeder wird sich daran erinnern, was er getan hat. Und niemand wird wissen, ist ihm überhaupt irgendwas vergeben worden? Ist irgendwas von ihm überhaupt angenommen worden? Sodass keinem mehr irgendwas interessieren wird, nur er sich selbst. Und keiner wird reden, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sodass du nichts hörst außer flüstern. Keiner wird sich trauen zu reden. Und jeder, wenn überhaupt, wird er flüstern, wird vor sich her flüstern. Und bangen und hoffen, dass er zu den Gewinnern gehört. Das ist dann der Tag der Abrechnung. Dann, wenn alle dann versammelt werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Wenn dann der betäubende Schrei kommt, am Tag, da der Mensch flieht vor seinem Bruder. Du wirst herauskommen und du wirst deinen Bruder sehen, mit dem du so viel durchgemacht hast, mit dem du standst, mit dem ihr immer zusammen wart. Du wirst ihn sehen und du wirst dich verstecken vor ihm. Und er wird dich sehen und er wird sich vor dir verstecken. Du wirst mit keinem mehr was zu tun haben. Du wirst keinem mehr was schulden. Die sollen dich alle einfach nur in Ruhe lassen. Du willst einfach nur jetzt entkommen. Er wird fliehen vor seinem Bruder und sagt Allah subhanahu wa ta'ala und auch vor seiner Mutter und vor seinem Vater. Deine Mutter, die dich gebärt hat, die ihre Gesundheit hergegeben hat, nur für dich. Wenn du sie siehst, wirst du dich verstecken vor ihr. Damit sie nicht kommt und sagt, mein Sohn, ich habe doch so viel getan, hilf mir, gib mir was ab von deinen guten Taten, dir ist egal. Sollen alle ins Höllenfeuer gehen, wenn du nur gerettet wirst, ist es dir egal. Soll die ganze Menschheit ins Höllenfeuer kommen, wie Allah in einem anderen Vers sagt, du bist bereit, dass die gesamte Menschheit ins Höllenfeuer geht, damit nur du gerettet wirst, ist dir egal. Auch wenn sie deine Mutter ist, dein Vater, du siehst die und du versteckst dich, dass sie ja nicht zu dir kommen und dir irgendwas sagen. Und dann auch so und auch genauso deine Gefährtin, deine Ehefrau, die du auf dieser Erde so sehr geliebt hast, am jüngsten Tag interessiert die dich nicht. Und auch genauso deine Kinder. Was hast du alles für deine Kinder getan? Du hast so viel Haram begangen für deine Kinder. Hast ein Haus wegen ihnen gekauft mit Zinsen. Hast ein größeres Auto für sie gekauft mit Zinsen. Dir war es egal gewesen, was sie tun. Hauptsache, sie waren glücklich. Ob sie nun Verbotenes tun oder nicht. Hauptsache, die sind glücklich. Aber am jüngsten Tag sieht es anders aus. Am jüngsten Tag suchst du diese Kinder, für die du doch so viel getan hast, um denen zu sagen, hier, nimm mal was von meinen Sünden, die habe ich wegen euch getan. Und sie werden sich verstecken. Genauso wie du dich vor deinen Eltern versteckst. Deswegen begreife, nichts nützt dir, nichts. Weder deine Freunde, deine besten Freunde, noch deine Brüder, noch deine Onkel, deine Tanten, deine Eltern, deine Geschwister, deine Kinder, deine Ehefrau, nichts hilft dir. Nur deine Taten, das ist das, was dir hilft. Das ist das, was dich begleitet. Sowohl die Guten als die Schlechten. Die Guten werden dir nützen und die Schlechten werden dir schaden. Deswegen schau, wie Allah Vater diesen Augenblick beschreibt, wenn jeder sich vor dem anderen versteckt. Obwohl es doch die Menschen sind, die wir am meisten lieben. Aber am jüngsten Tag will jeder einfach nur gerettet werden, auch wenn die ganze Familie dadurch wegen dir ins Höllenfeuer geht, wäre dir egal. Du wärst bereit, sie sofort alle ins Höllenfeuer zu schicken, damit du gerettet wirst. Deswegen, Barakallahu Fikum, sollte unsere Aufgabe sein, uns an diesem Tag, wenn wir alle nackt sein werden, alle, die gesamte Menschheit. Es wird gar nicht interessieren, wer jetzt nackt rumläuft und wer nicht. Es wird nur dich interessieren. Deswegen kleide dich mit deinen guten Taten. Noch bist du am Leben. Noch kannst du dafür sorgen, dass du am jüngsten Tag zu den Geretteten bist. Tu was dafür. Hör auf mit dieser Ausrede, der Glaube ist am Herzen, ich habe ein gutes Herz und keine Ahnung, weil ich nett zu meiner Katze bin oder sonst irgendwas. Tu was dafür. Tu was für deine Religion, tu was für dein Jenseits. Weil dann wirst du zur Rechenschaft gezogen bezüglich dem, was du zu tun pflegtest, so wie der Habende Allah dies an zahlreichen Versen hier gesagt hat. Und dann gibt es Menschen, die diesen einen Tag leugnen. Sei es ganz offen wie die Ungläubigen oder auch die Muslime, die zwar zugeben mit der Zunge, dass ein dieser Tag kommen wird, aber genau das Gegenteilige davon tun. Die Ungläubigen, wenn sie es leugnen, dann leugnen sie es ganz, ganz offen. Aber der Muslim, der sagt, ich weiß, ich werde sterben. Ich weiß, es wird ein Tag kommen, wo ich aus meinem Grab herauskommen werde. Und ich weiß, ich werde vor meinem Herrn stehen. Und dann tut er genau das Gegenteilige. Damit er, wenn er am jüngsten Tag vor dem Erhaben Allah steht, der Erhaben Allah zornig auf ihn sein wird. Und ihn dann ins Höllenfeuer schickt. Wenn du doch glaubst, dass dieser Tag kommen wird, warum tust du das Gegenteilige? Auf was wartest du denn noch? Dass dieser Tag kommen wird, der wird zweifellos kommen. Und dann wirst du traurig sein, warum du deine Tage nicht genutzt hast. Fußball, Arbeit, für alles hast du Zeit. Aber für deine Religion war keine Zeit da gewesen. Bisschen Koran lesen, keine Zeit. In die Moschee, keine Zeit. Gebet, wenn überhaupt abends, dann alle in 2 Minuten hintereinander. Das wird dir nichts nützen am jüngsten Tag, gar nichts. Nur das, was du aufrichtig an den Erhaben Allah gerichtet hast. Und schaut, einer von den Ungläubigen in der Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist zu ihm gekommen und hielt in seiner Hand einen Knochen, was sehr alt war. Und dann stand er vor dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und rieb an diesem Knochen, sodass dieser alte Knochen zu Staub wurde. Und dann hat er drauf gepustet und dann sagte er zum Gesandten Allahs, O Muhammad, und wollte sich lustig über ihn machen, O Muhammad, behauptest du etwa ernsthaft, dass dein Herr dieses wieder auferstehen lassen wird, nachdem es zu Staub wurde? Und dann sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam zu ihm, ja gewiss, er wird dich sterben lassen. Danach wird er dich auferstehen lassen und dann wird er dich ins Höllenfeuer schmeißen. Und dieser ist dann auf den Unglauben auch gestorben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Der gab die Antwort auf diesen Mann, der gesagt hat, wie soll Allah subhanahu wa ta'ala, dein Gott, dein Herr, mich wieder lebendig machen? Er sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bezüglich dieses Mannes, sieht denn der Mensch nicht, dieser Mann, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschaffen haben? Aus was wurdest du schon erschaffen? Denkst du, bist einfach so gekommen? Aus einem Samentropfen, aus einer kleinen Flüssigkeit, aus einem Tropfen bist du gekommen. Sieht denn der Mensch nicht, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschaffen haben? Und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher. Sobald er ein bisschen älter wird, ein bisschen Muskeln hat, dann denkt er schon, ja, ich bin's. Ich bin der und was bist du schon? Allah erinnert dich nochmal an das, was du warst, aus was er dich erschaffen hat. Er führt uns ein Beispiel an und vergisst seine eigene Erschaffung. Dieser Mann also sagte, hier, schau dir mal diesen Knochen an und vergiss seine Erschaffung, aus was wurde er denn erschaffen? Er sagt, dieser Mann, wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? Dann sagt Allah zu Muhammad, dass er antworten soll, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Derjenige, der sie schon das erste Mal erschaffen hat aus nichts, er wird sie auch nochmal erschaffen. Was ist denn viel schwieriger? Dass du eine Sache zum ersten Mal erschaffst oder dass du irgendwas nochmal erschaffst? Natürlich, die erste Schaffung ist doch viel schwerer gewesen, oder nicht? Deswegen sagt er zu ihm, so wie er das erste Mal Adam aus nichts erschaffen hat, so wird er gewiss auch jeden Einzelnen erschaffen. Imam Ahmad, rahimahullah, sagte, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, eines Tages in seine Hand gespuckt hat. Und dann hat er mit seinem Finger auf diese Spucke gedrückt und dann sagte er, Allah, der Erhabene, sagt, O Sohn Adams, wie kannst du mir entkommen, wenn ich dich aus etwas wie diesem, also wie die Spucke, erschuf? Allah subhanahu wa ta'ala sagt und zeigt uns das Beispiel, deswegen spuckte der Gesandte Allahs in seiner Hand und sagte, du wurdest aus so etwas erschaffen. Und er machte dabei Anspielung auf Sperma. Aus so etwas Gleiches wurdest du genauso erschaffen. Dann formte ich dich und machte deine Schöpfung aufrecht, sodass du zwischen den beiden äußeren Gewändern gehst und die Erde hat einen Begräbnisort für dich, so sammelst du Vermögen und behältst es, bis deine Seele deine Kehle erreicht hat, zu dieser Zeit sagst du nun, jetzt werde ich Almosen geben, doch ist es zu spät für Almosen. Allah SWT erinnert uns nochmal daran, aus was wir erschaffen wurden. Und dann hat er uns groß gemacht. Und wir fingen an zu sammeln. Hier Geld, ist egal ob halal oder haram. Du hast einfach nur gesammelt. Und hast das Recht Allahs vergessen. Wieder hast du Zakat gegeben. Noch hast du Spenden gegeben. Und dann zu dem Augenblick, wo deine Seele die Kehle erreicht, das heißt die Seele entweicht gerade aus deinem Körper, du liegst am Sterben, sagst du, ich will spenden. Dann sagt Allah SWT zu dir, jetzt ist es spät. Jetzt zählt die Spende nicht mehr. Weil jetzt liegst du am Sterben, nur noch zählt das, was du zuvor getan hast. Und Allah SWT sagt in einem anderen Hadith Qudsi, wo Allah SWT spricht, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist. Der Sohn Adams hat mich der Lüge bezichtigt. Das sagt der Herr Allah. Der Sohn Adams hat mich der Lüge bezichtigt. Und er hat kein Recht, dies zu tun. Er beleidigt mich. Und er hat kein Recht, dies zu tun. Was sein Leugnen betrifft, so ist dies seine Aussage. Er wird mich nie so wieder erschaffen, wie er mich vorher erschuf. Doch seine Wiedererschaffung ist leichter als seine ursprüngliche Erschaffung. Und was seine Beleidigung gegen mich betrifft, so ist dies seine Aussage. Allah hat sich einen Sohn genommen. Doch bin ich der eine, der Überlegende. Ich zeugte nicht, noch bin ich gezeugt worden und niemand ist mir jemals gleich. Deswegen sagt Allah in diesem Hadith Qudsi und erinnert uns daran, was ist denn schwieriger, die erste Erschaffung oder die danach? Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith und beschrieb da einen Mann, der viel gesündigt hat. Aber dieser Mann, das was er umgesetzt hat, war der Tawhid gewesen. Das heißt, er hat neben Allah keinem anderen gedient. Hat keine Götzen gedient, hat keine Gräber angebetet, noch hat er für irgendwelche Djinns geschlachtet oder sonst irgendwas. Den Tawhid hat er umgesetzt, aber Sünden hat er begangen. Er war schwach gewesen, hat viele Sünden gemacht, sehr, sehr viele Sünden. Und als er dann im Sterben lag, hatte er Angst davor, dass Allah SWT ihn bestrafen wird. Und er war sich gewiss gewesen, dass wenn Allah SWT ihn wieder auferstehen lässt, dass er bestraft wird. Deswegen, als er im Sterben lag, rief er seine Familie zusammen und sagte zu denen, wenn ich sterbe, nimmt meinen Körper und verbrennt es. Und lass es so lange ins Feuer, bis das Feuer wirklich richtig durchgedrungen ist, auch in die Knochen. Und dann nimmt meinen Knochen und macht daraus Staub. Und wartet auf einen Tag, wenn es windig ist. Lässt eine Hälfte von diesem Staub in den Wind, schmeißt es in den Wind und die andere Hälfte ins Meer. Weil ich bin mir gewiss, dass wenn Allah SWT mich erschaffen sollte, er mich wieder auferwecken sollte, er mich bestrafen wird. Weil diese eine Sache hat er nicht verstanden. Er dachte, dass nur diejenigen wieder auferweckt werden, die in ihren Gräbern liegen. Das heißt, wenn er überall verstreut ist, kann Allah SWT ihn nicht wiedererwecken. Er war ein Jahil gewesen, ein Unwissender gewesen. Und so haben sie es auch getan. Und dann, als er dann gestorben ist, verbrannt wurde und dann zermalt wurde und zerstreut wurde, befahl Allah SWT dem Wind, dass dieser Wind ihn zusammentragen soll. Und genauso das Meer. Und dann sagte er zu diesem Staub, sei, und so stand der Mann vor ihm. Und dann sagte der Habene Allah zu ihm, mein Diener, was brachte dich dazu, das zu tun? Warum hast du das getan? Und dann sagte dieser Diener, wegen der Furcht vor dir. Ich habe nicht an dich gezweifelt oder irgendwas. Aber ich hatte Angst gehabt, weil ich wusste, was ich getan habe. Und ich habe Angst davor gehabt, dass du mich zur Rechenschaft ziehen wirst und mich bestrafen wirst. Weil er glaubte, dass nur diejenigen auferweckt werden, die in Gräbern liegen. Und dann sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, da vergab ihm Allah und ließ ihn ins Paradies ein. Allah vergab ihm, auch wenn er sein Leben lang gesündigt hat, aber das, was er umgesetzt hatte, war der Tawhid gewesen. Und diese Tat, die er getan hat, tat er aus Unwissenheit. Deswegen vergab ihm der Habene Allah. Und Allah SWT erwähnt in zahlreichen Versen im Koran, dass der Tag der Auferstehung kommen wird. Und zweifellos alle aus ihren Gräbern herauskommen werden. Aber es wird ein gewaltiger Unterschied sein zwischen den einzelnen Leuten, wie sie aus ihren Gräbern herauskommen werden. Wie wird die Lage und der Zustand eines jeden Einzelnen sein? Wenn dann alle gleich sein, werden alle in derselben Lage sein, wenn sie aus ihren Gräbern herauskommen, was wird uns alle erwarten? All dieses werden wir dann, inshallah, in den nächsten Predigten kennenlernen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.